Für alle Lebewesen, die von gestern, von heute und von morgen. Unsere Vorfahren haben die Welt zu der gemacht, die sie ist. Aber wir sind es, die über ihre Zukunft entscheiden. Bist du wie alle anderen? Hast du manchmal das Gefühl, anders zu sein als die Leute um dich herum? Würdest du dich manchmal gern anders verhalten? Und denkst du manchmal andere Dinge als die Leute in deiner Umgebung? Möchtest du andere Kleidung tragen, andere Musik hören und findest du vielleicht Dinge gut, die andere nicht mögen? Und hast du manchmal den Eindruck, dass man dich in eine Schublade steckt? Dass du jemand sein sollst, der du gar nicht sein willst? Manche Leute sagen, anders sein ist schlecht. Wenn du anders denkst oder dich anders verhältst, glauben sie, dass sie nicht mit dir befreundet oder zusammen sein können. Sie befürchten, dass es dann Streit und Ärger gibt. Menschen, die etwas gegen das Anderssein haben, sortieren die Welt gerne in ordentliche Schubladen. Und in jede Schublade stecken sie nur Leute, die ähnlich denken und sich ähnlich verhalten. Ihre wichtigsten Schubladen sind die Länderschubladen. Auf den Schubladenschildern stehen Namen wie Griechenland oder Kanada, Nigeria, Indien, Deutschland oder Frankreich. Menschen, die nicht in derselben Länderschublade stecken wie sie selbst, bekommen das Etikett Ausländer verpasst. Die Leute, die andere gerne in Schubladen stecken, behaupten, dass du nur zu einem Land gehören kannst und dass du dich auf keinen Fall von den anderen Menschen dieses Landes unterscheiden darfst. Du musst dieselbe Sprache sprechen wie sie, die gleiche Kleidung tragen, die gleiche Musik hören, das gleiche Essen mögen, die gleichen Spiele spielen und an die gleichen Götter glauben. Falls du dich von deinen Landsleuten unterscheidest, wirst du dich leider nicht mit ihnen vertragen, warnen die Schubladenfans. Aber einfach in ein anderes Land gehen, das funktioniert auch nicht. Denn dort bist du fremd und die Menschen in dem fremden Land werden dich nicht mögen, weil du nicht dazugehörst. So ist die Welt nun mal, behaupten die Schubladenfans. Sie sagen, dass in Griechenland schon immer Griechinnen und Griechen lebten, die griechisch sprachen, griechische Gerichte aßen, griechische Spiele spielten und an griechische Götter glaubten. Während man in Kanada schon immer kanadisch sprach, kanadische Gerichte aß, kanadische Spiele spielte und an kanadische Götter glaubte. Doch nichts davon ist wahr. In Kanada spricht man gar kein Kanadisch. Die Sprache existiert überhaupt nicht. Die meisten Kanadierinnen und Kanadier sprechen Englisch oder Französisch, genau wie Engländerinnen oder Franzosen. Und einige sprechen Inuktitut oder Ojibwe oder Griechisch, falls ihre Eltern oder sie selbst irgendwann mal aus Griechenland nach Kanada gekommen sind. Umgekehrt können viele Menschen in Griechenland Englisch und Französisch sprechen, genau wie die Menschen in England, Frankreich und Kanada. Mit den Göttern ist es genauso kompliziert wie mit den Sprachen. Nimm dir zum Beispiel die antike griechische Götterwelt. Vor langer Zeit gab es eine ganze Schar griechischer Göttinnen und Götter. Vielleicht kennst du ein paar von ihnen. Zeus, Artemis oder Athene. Doch im heutigen Griechenland glaubt kaum noch jemand an sie. Die meisten Leute dort glauben an Jesus, einige an Allah, ein paar an Shiva und viele an gar keinen Gott. Und genauso ist es in anderen Ländern, in Kanada, Nigeria und Indien zum Beispiel. Es stimmt also nicht, dass die Welt in übersichtliche Schubladen eingeteilt ist –